Notturno aus Katerpoesie von Paul Scheerbart, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Notturno. Ich liege ganz still. Der Nachtwind rauscht leise vorbei. Eine große Sehnsucht zieht mich noch tiefer. Diese Sehnsucht nach, ich weiß nicht was. Das macht so traurig. Ich möchte, ich weiß nicht was. Ich denke an ferne, ferne Zeiten. Ende von Abschnitt 22.